Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Im Februar 1951 begann der RIAS mit der Krimireihe Es geschah in Berlin. Die Serie griff wahre Fälle aus den Protokollen der Westberliner Polizei auf. 499 der von Werner Brink verfassten Sendungen produzierte der RIAS bis 1972. Heute geht es zweimal um Rauschgift, um Beschaffung und Konsum bis zum bitteren Ende. Hören Sie zunächst Folge 481, ausgestrahlt am 17.04.1971. In Berlin mehren sich die Einbrüche in Apotheken. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Ja, hier ist die Sebaldus-Apotheke, Mauritius Weg 7. Ich sehe eben hier einen Mann über den Damm kommen, der von der Kriminalpolizei gesucht wird. Ja, bitte schicken Sie sofort einen Funkwagen, ja? Ja, Mauritius Weg 7. Hey, entscheiden Sie sich vielleicht, ob Sie vorwärts oder rückwärts gehen wollen? Entschuldigen Sie. Oh, Entschuldigung, wohl besoffen, was? Bitte? Ich brauche... Na, hier steht's ja. Machen Sie schnell, ich halte es nicht mehr aus vor Schmerzen. Dann hätten Sie sich besser gleich von Ihrem Arzt eine Injektion geben lassen sollen. Sie haben das Rezept doch eben gerade erst bekommen, wie ich hier sehe, am Datum. Ich warte lieber, bis es gar nicht mehr geht. Machen Sie doch schon. Da scheint wieder mal was passiert zu sein. Wie meinen Sie? Ich verstehe nicht. Na, der Funkwagen draußen. Ach so, ja, ja. Sie hatten uns gerufen? Ja, Herr Wachtmeister. Halt, was ist denn los? Nur warten Sie doch mal! Ist das der Mann? Ja. Bleiben Sie stehen! Halt! Bleiben Sie stehen! Ja, Opa, dass andere die schnelleren Füße haben, das sollte Sie eigentlich nicht wundern. Menschenskind, wie sehen Sie bloß aus? Sie sind ja fast nur noch die Hälfte, seit Sie das letzte Mal hier waren. Ich bin auch fertig, Herr Frank. Völlig. Es ist vielleicht besser, dass Sie mich erwischt haben. Oh, vielleicht. Ich glaube ganz bestimmt. Aber dabei hatten Sie doch das letzte Mal versprochen, Sie wollen endlich vernünftiger werden. Ich habe es nicht geschafft. Wenn man einmal mit dem Schießen angefangen hat, hört man ja doch nicht mehr auf. Wie viel spritzen Sie denn jetzt pro Tag? Weiß nicht. So viel ich kriegen kann. Ja, ja. Tja, und leider versuchen Sie immer wieder, Ihren Stoff durch Betrügereien zu ergattern. Wo haben Sie denn die gefälschten Rauschmittelrezepte alle her? Kriegt man doch zu kaufen. Ja, leider. Aber wo, Ruprecht? Ja, das weiß ich nicht mehr. Oh. Sagen wir leider, Sie wollen es nicht mehr wissen, ne? Na, schön. Wenn Sie meinen, dass Sie damit besser fahren? Nach unseren Ermittlungen können die Rauschmittelrezepte, die Sie in Apotheken abgesetzt haben, für Ihren Bedarf nicht ausgereicht haben, Ruprecht. Sie haben sich also zweifellos darüber hinaus noch auf andere Weise Stoff verschafft. Na ja. Kriegt man doch auch zu kaufen, Herr Frank, wissen Sie doch. Ja, natürlich, aber auch da frage ich nochmal, wo? Oh, Menschenskind, seien Sie doch nicht so stur. Sie kennen doch die Lokale, wo man sowas kriegt, Herr Frank. Ja, allerdings, aber wir wollen gewisse Hintermänner ermitteln. Na, Ruprecht, sind Sie wirklich nicht bereit, uns dabei zu helfen? Bis jetzt haben wir Ihnen doch immer wieder geholfen, sonst würden Sie sich doch längst die Radieschen von unten begucken. Das wird sowieso nicht mehr lange dauern. Bei mir halten die Entziehungskuren doch nicht mehr vor. Ja, weil Sie nicht wollen, Ruprecht. Ja, meinetwegen auch, weil Sie nicht mehr können. Immerhin aber waren Sie doch jeweils für eine Weile gerettet, nicht wahr? Sie wissen doch am besten, was solche Sucht bedeutet. Und lässt es Sie da kalt, bis immer mehr Menschen da reinrutschen? Seit Monaten haben wir mit Apothekeneinbrüchen zu tun. Immer wieder verschwinden dabei große Mengen an Morphium, Heroin und allen möglichen anderen Opiaten. Wir müssen selbstverständlich dahinter kommen, wer dieses Diebesgut vertreibt. Dass dieser Mann Ruprecht nicht mit der Sprache herausrücken wollte, Kollege Frank, kann Sie doch nicht wundern. Naja, wundern nicht, Herr Kollege, aber ich dachte, ich könnte ihn bei seiner eigenen Erfahrung packen. Bis jetzt hat er ja in Momenten der Besinnung immer zugestanden, dass seine Rauschgiftsucht ein Verderben ist, das er keinem anderen wünscht. Und ich bin sicher, dass er uns die Leute namhaft machen könnte, die mit den Einbrüchen zu tun haben. Tja, ich weiß nicht, ob er das wirklich könnte. Er kennt natürlich den einen oder anderen Vertreiber der Versuche. Mehr weiß er womöglich selber nicht. Ja, schön, aber das könnte uns ja schon weiterhelfen. Wahrscheinlich ja. Ebenso gut könnte er uns auch auf falsche Fährten locken. Wir werden uns wie immer auf uns selbst verlassen müssen, Frank. Das wird nun freilich immer drängender. In mancher Nacht gleich 4 Apothekeneinbrüche, das ist tappig. Eben, ne? Ja, und dann obendrein offenbar immer der gleiche Täterkreis, also jedenfalls nach der Tatausführung zu urteilen. Aber, Herr Kollege, daran liegt ja auch unsere Chance. Sie meinen, der alte Satz, der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht, hat schon oft einer Serie von Verbrechen das Ende gebracht. Eben, ja. So ist es doch, Herr Kollege. Gewiss. Aber wir haben keine Zeit mehr zu warten. Es geht jetzt schon zu lange. Ich habe noch einmal die Polizeireviere anweisen lassen, ihre Streifen zu besonderer Aufmerksamkeit hinsichtlich sämtlicher Apotheken anzuhalten. Das wird nun nicht mehr genügen, wenn wir mit unseren Observationen der einschlägigen Lokale nicht weiterkommen. Sag mal, wie viel kannst du liefern? Jede Menge. Na, dann rück da raus damit. Sag nicht hier, Mensch, du bist doch bescheuert. Was soll denn sein? Wenn ein Bulle kommt, das sehen wir doch. Na, das glaubst du. Die sind doch auch nicht von gestern. Ich hab nämlich mal ihn auf der Straße getroffen, den habe ich gar nicht erkannt. Der hatte mit ihnen mal einen Vollbart. So was kann mir nicht irritieren. Ich krieg die Brüder. Ach, darauf verlass ich mal nicht. Hier kriegst du jedenfalls nichts von mir. Komm um 12:30 heute Nacht zur Blumenapotheke. Warten Sie selber mit einsteigen? Kommt ja nicht in Top bei mir. Also wer redet denn von selber mit einsteigen? Du sollst nur gleich draußen eine ausgewachsene Ration übernehmen. Ach so. Das ist das sicherste Mittel. Mhm. Wenn wirklich mal einer erwischt wird, dann hat er wenigstens nicht mehr allzu viel bei sich. Na, wenn du meinst. Du komm schon, Wolfi. Langsam, Rudi. Erst einmal abwarten, ob sich vertut. Ach Quatsch, der Boss passt doch drüben auf. Ach, jetzt will das Ei wieder schlauer sein wie der Henne. Also wenn ich dir sage, abwarten, dann wartest du ab. Also los, jetzt ran. Paulchen, wach doch mal auf. Was ist denn los? Ich hab Geräusche gehört. Ich auch. Ich dachte, das wäre deine Stimme. Nee, unter uns, Paul. Ich glaub, da sind welche in der Apotheke. Naja, ja. Die werden Nachtdienst haben. Nee, unsere Apotheke hat erst Freitag wieder Nachtdienst. Ruf doch mal die Polizei an. Jetzt? Ja, wenn denn. Du brauchst doch bloß zu sagen, dass wir Geräusche unter uns hören. Ja, wenn du meinst, Geräusche unter uns. Ja. Na, schön, ja. Ich glaube, da kommen wir zu spät. Die sind über alle Berge. Hier kann nur noch die Kripo her. Guten Morgen, Herr Kollege. Morgen, Kollege Frank. Haben Sie schon die Morgenmeldung gesehen? Nee, habe ich nicht. Wieder 3 Apothekeneinbrüche in einer Nacht. Und nach ersten Schätzungen Beute an Opiaten im Wert von mehr als 8.000 Mark. Na, ich danke. Das ist ja ein prima Geschäft für die Täter. Tja, bei Gott, das unterscheidet ja diese Art schweren Diebstahls von anderen. Sonst erzielen unsere Kunden allenfalls 10-20% des eigentlichen Wertes der Sore. Manchmal noch 30%. Ja, und hier bei Rauschmitteln unter Umständen das 10-fache. Tja, dabei ist es nicht mal das Entscheidende. Die verderblichen Folgen sind viel schlimmer. Ich möchte dem Chef eine umfassende Aktion vorschlagen. Und? Also, wir sollten in 2, 3 aufeinanderfolgenden Nächten sämtliche in Frage kommenden Apotheken mit wenigstens 2 Beamten besetzen. Ja, nur, Herr Kollege, das ist doch unmöglich. Wenn ich richtig informiert bin, da haben wir doch gut 500 Apotheken in West-Berlin. Tja, stimmt, genau 503. Ja, nur, wo sollen wir so viele Beamte auf einmal herholen zur Überwachung? Da brauchen wir ja über 1000 Leute. Nun, zunächst könnten wir alle jene Apotheken beiseite lassen, die durch ihre Lage an übersichtlichen, auch nachts frequentierten Straßen ungefährdet sind, weil da ohnehin niemand wagen kann einzubrechen. Ja. Ja, und dann kommen alle anderen, die zum Nachtdienst angeteilt sind. Ja, richtig, die sind ja ohnehin durch Personal besetzt. Also nach meiner überschlägigen Berechnung blieben 126 Apotheken übrig, die mit je 2 Mann zu besetzen wären. Ja, und was dann noch so dazu kommt, Herr Kollege. Ja, das wären auf jeden Fall rund 250 Beamte, nicht? Ja, vielleicht kann sich zu einem Teil die Schutzpolizei an der Aktion beteiligen. Wenn wir Pech haben, tut sich die ganze Nacht überhaupt nichts. Ja, das ist doch meist so. Ja, man hätte sich ein Kofferradio mitnehmen sollen. Nee, das geht nicht. Wir haben doch unseren Platz so, dass wir die Straße vor der Apotheke beobachten können. Und wenn man dann draußen die Musik hört, dann wäre doch schon alles im Eimer. Das stimmt natürlich auch wieder. Naja, ich bin auf alles gefasst. Funkbetriebszentrale, bitte melden. Funkbetriebszentrale? Hier, Cäsar 34. Ja, Cäsar 34, wie gehört. Sieht es aus? Hat sich noch nichts getan? Da bisher keinerlei Meldung. Danke, wir kommen später wieder. Ende. Bis dann, Ende. Ja, das sieht ja nicht gerade erfreulich aus. Wir sind längst hinter der Zeit, zu der sonst die Einbrüche verübt worden sind. Tja, die Herren Täter können ja auch mal später aufgestanden sein. Ja, ja, sicher. Ja, andererseits können wir natürlich auch das Pech haben, in eine Pause geraten zu sein. Bisher haben sie zwar kaum eine Nacht ausgelassen, aber ja, mal kommt es ja doch vor. Ne? Tja, nach den letzten Beutezügen können die sich auch mal eine Erholung leisten. Es tut sich nichts. Ich schlafe langsam ein. Ich auch. Wenn man sich vorstellt, dass hier der ganze Laden oder doch ein Stück davon voller Vegamine steckt, müsste man ja eigentlich schon bei dem bloßen Gedanken ein bisschen munter bleiben. Meinen Sie? Ich weiß nicht. Können Sie sich vorstellen, dass Sie in einen Schnapskeller eingeschlossen sind und da angesichts der Batterien von Flaschen schon blau werden? Also ich nicht. Sie sind ja auch im Dienst ergraut, wie man so sagt. Also einigermaßen abgebrüht. Ach, 3:30. Noch 1,5 Stunden. Vielleicht ist anderswo schon was los gewesen. Auf unserem Spielplan stehen ja immerhin über 100 Apotheken. Oh, das glaube ich nicht. Wenn man schon jemanden gefasst hätte, dann brauchten wir hier nicht mehr rumzusitzen. Die Aktion der vergangenen Nacht vom 3. auf den 4. wurde, wie vorgesehen, um 5 Uhr früh beendet. Ein Erfolg ist nicht zu verzeichnen. Von keiner der besetzten Apotheken ist auch nur der Versuch eines Einbruchs gemeldet worden. Es wurden auch keinerlei verdächtige Wahrnehmungen registriert. Die Aktion wird gemäß dem gefassten Plan in der kommenden Nacht wiederholt. Diese Nacht soll Ihnen nicht wieder so lang werden, meine Herren. Ich habe gedacht, wenn ich Bereitschaftsdienst hätte, müsste ich ja auch durchhalten. Darum bin ich hergekommen. Ich werde Ihnen wenigstens Gesellschaft leisten. Das ist ausgesprochen rührend von Ihnen, Herr Apotheker. Ja, das finde ich auch. Der Unterschied zu Ihrem Bereitschaftsdienst ist wahrscheinlich nur, dass hier vielleicht was los ist. Oder kommen nachts nicht viele Leute zur Apotheke? Das kommt drauf an. Manchmal sind es nur 4, 5 Kunden. Anders ist es zum Beispiel zu Grippezeiten. Da klappert es schon mehr. Ja, natürlich. Hallo? Moment. Halt, halt. Gehen Sie nicht dran. Kundschaft kann doch wohl jetzt nicht anrufen. Komm. Es sei denn, jemand versucht auf gut Glück, ob ich hier bin. Oder meine liebe Frau will feststellen, ob ich hier nicht vorgegaukelt habe und gar nicht hier bin. Warum soll ich nicht rangehen? Also nehmen Sie lieber ein Donnerwetter Ihrer verehrten Gattin in Kauf, wenn sie es wirklich gewesen sein sollte, die da anruft. Es könnten nämlich auch die Täter sein, die sich womöglich vergewissern wollen, ob auch niemand in der Apotheke ist. Ach so, ja, verstehe. Na gut, dann werde ich der Kripo ein Opfer bringen und einen schiefen Haussegen in Kauf nehmen. Vielleicht können wir Ihnen ja eine schriftliche Bestätigung mitgeben, dass Sie tatsächlich hier waren. Danke, danke. So schlimm wird es nicht werden. Achtung! Da draußen kreuzt jemand auf und scheint sich für den Nachtdienstplan zu interessieren. Tatsächlich? Was liest er denn da jetzt nebenan? Na, vielleicht die Speisekarte, die da aushängt. Da ist doch ein Lokal. Aha. Ja, kann sein. Ich habe allerdings den Eindruck, dass er sich in Wirklichkeit für Ihre Eingangstür hier interessiert. Da, sehen Sie mal. Jetzt bückt er sich zum Schloss hin. Na bitte. Er will wissen, was er da für Arbeit vor sich hat. Na, meinen Sie, es ist immer nur einer, der da einbricht? Ja, möglich wäre es, aber nicht sehr wahrscheinlich. Er wird hier eher als Vortrupp in Erscheinung treten. Er geht schon weg. Vielleicht hat alles nur so ausgesehen, als ob. Hm, abwarten. Wenn unsere Vermutung richtig ist, dann wird sich das schnell rausstellen. Also ich gehe gleich mal eine Vorwarnung an die Funkbetriebszentrale durch, damit die... Ja? Hallo? Ihr Kriminalobermeister Scheele aus der Blumenapotheke Zollernallee. Wir beobachten eben einen Mann, der sich auffällig für die Eingangstür der Apotheke interessiert. Er ist eben verschwunden, aber ich wollte das für alle Fälle mal durchsagen. So, die haben vorsorglich 3 Funkwagen angesprochen und unsere Adresse durchgegeben. Mhm. Bis auf Abruf. Ich glaube, der Mann ist da drüben hinter dem Bauwagen verschwunden, der da auf dem Mittelstreifen steht. Soll ich nicht vielleicht mal rausgehen und schauen? Na, Sie werden sich hüten. Sollen die merken, dass hier jemand in der Apotheke ist? Ich könnte jetzt einen Hinterausgang benutzen. Nein, nein, das ist sehr nett gemeint, aber überlassen Sie das lieber alles uns. Entschuldigen Sie. Ja, schon gut. Da. Da. Jetzt kommt er wieder hinter der Baubude vor. Und noch einer. Na, die interessieren sich ja nun wirklich deutlich genug für unsere Apotheke. Ja, aber jetzt verschwindet der zweite wieder. Ob der nicht einverstanden ist? Hm, möglich. Nein, da ist er schon wieder. Was hat er denn da in der Hand? Brecheisen scheint mir. Ja, oder ein Wagenheber. Hm. Ja, richtig. Aha. Jetzt werden uns die Herren gleich die Ehre geben. So, du weißt Bescheid, Wolfi. Mit der Tür machen wir das, wie ihr habt. Nach unserer leisen Methode. Naja, weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Du gehst zuerst rein, nicht, oder? Ja, ja. Ich schaff alles so schnell wie möglich in der Nähe von der Tür. Ja, und wenn was passieren sollte? Passiert doch nichts. Außerdem passt der Boss ja drüben auf. Ja, hallo? Nicht so laut. Die sind gleich ran. Ja, hier Obermeister Scheele aus der Blumenapotheke. Es ist soweit, wir kriegen Besuch. Ja, in Ordnung. Ende. So, 3 Funkwagen sind bereits unterwegs. Jetzt ist da drüben hinter der Baubude noch ein dritter Mann zum Vorschein gekommen. Der scheint da Schmiere zu stehen. Der guckt immer so auffallend nach rechts und links. Ja, ja, ich sehe. Er wird ja hoffentlich den Funkwagenbesatzungen nicht entgehen. So. Jetzt wird es gleich ein Geräusch geben. Die Tür wird aufspringen. Ja, also ich wäre jedenfalls dafür, dass wir unsere Waffen bereithalten. Ich glaube, ich ziehe mich jetzt besser nach hinten zurück. Ja, das halte ich auch für besser. Endo, nicht rühren! Seine Sauerei! Mensch, welches Schwein hat uns da verpfiffen? Halt, stehen bleiben! Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen oder wir schießen! Los, Mensch, du rechts lang, ich nach links! Mensch, verdammter Mist! Halt, stehen bleiben! Auf dem Mittelstreifen ist noch ein dritter Mann! Halt! Platz oder ich fahr euch über den Haufen! Platz da! Ihr Höllenhunde! Dann kommen Sie mal raus, Mann! Na los, ist doch alles sinnlos! Ah, schön, diesmal war der schneller, ihr Drecksäcke. Die Aktion der Besetzung zahlreicher Apotheken zur Aufklärung der zunehmenden Rauschgiftdiebstähle brachte in der zweiten Nacht einen entscheidenden Erfolg. Bei einem Einbruchsversuch in die Blumenapotheke an der Zollernallee konnten 2 Männer festgenommen werden. Es handelt sich um einen Wolfgang Hirte und einen Rudolf Theurer, beide 19 Jahre alt, ohne Beruf. Auf dem Mittelstreifen der Zollernallee konnte durch eine Funkwagenbesatzung ein dritter Mann festgenommen werden, als er gerade im Begriff war, mit seinem PKW, einem Ford 20M, zu flüchten. Es handelt sich bei ihm um den 26-jährigen Arnold Waldener, von Beruf Schlosser. Tja, während Wolfgang Hirtl und Rudolf Theurer sich geständig zeigen, verweigert Arnold Waldener die Aussage. Tja, nun wie Sie wollen, Herr Waldener. Sie haben natürlich das Recht, nicht auszusagen, aber ob es Ihnen hilft, das ist eine andere Frage. Ihre beiden Komplizen waren wesentlich offenherziger. Ja, kein Wunder, nach deren Darstellung sind Sie ja der Boss. Alle Schwindel. So, das werden wir ja sehen. Ja, zunächst fahren wir jetzt mal zu Ihrer Wohnung und sehen uns Sie mal ein bisschen genauer an, nicht? Na, wenn Sie einen Durchsuchungsbefehl haben. Nö, unnötig. Das sollten Sie ja wissen, wenn Gefahr im Verzug ist. Und wir nehmen Sie selbstverständlich mit. Hier im Schrank steckt auch noch was, Herr Frank. Na bitte. Zwei ganze Kartons voll. Na also, wer hätte es gedacht. Na, da haben wir ja ganz hübsch was zusammen. Ja, vielleicht können Sie mir endlich mal die Handfesseln abnehmen. Nee. So leid mir das tut. Ja, hätten Sie nicht beim Betreten Ihrer Wohnung vorhin den Versuch gemacht, zu flüchten und die Tür hinter uns zuzuschlagen, dann wäre es ja vielleicht was anderes, nicht? Aber so, nee. Ja, nur, dass Sie nicht gerne mit ansehen wollen, was wir hier für ein hübsches Lager von gestohlenen Rauschmitteln entdecken, das kann ich mir ja vorstellen. Ja, halten Sie es angesichts dieser Umstände nicht doch für gescheiter, Aussagen zu machen? Vor allem einzuräumen, was Ihnen zur Last gelegt wird? Der Hauptbeschuldigte in der Ermittlungssache der umfangreichen Apothekeneinbrüche, der 26-jährige Schlosser Arnold Waldener, hat sich nach langem Zögern bequemt, einzuräumen, dass er der Anführer einer Gruppe wechselnd Beteiligter war, deren Aufgabe es war, durch schwere Diebstähle Rauschgifte in großen Mengen zu beschaffen, für die in einschlägigen Lokalen ständige Abnehmer zu finden sind. Ja, weiter. Eine ganze Reihe bisher unaufgeklärter Apothekeneinbrüche konnten Waldener dadurch nachgewiesen werden, dass unter dem bei ihm vorgefundenen Diebesgut sich auch zahlreiche Gegenstände wie Kofferradios, Pharmaziewagen, Uhren und Ähnliches befinden, die einwandfrei aus angezeigten Einbrüchen stammen. Ja, nun, wir sind ja überzeugt, Waldener, dass sich in Ihrem Besitz weit mehr Rauschgifte befunden haben müssen. Wie ist es? Haben Sie das alles schon umgesetzt, oder? Nee. Ja, sondern? No, Waldener, wollen Sie jetzt zu Ihrer alten Taktik zurückkehren? Meinen Sie, das hätte einen Sinn? Die beiden Ihrer Komplizen, die wir mit Ihnen zusammenfassen konnten, haben keine feste Wohnung. Bei Ihnen kann sich also weiteres Diebesgut nicht befinden. Nee, aber bei mir auch nicht. Wir haben eine ganze Menge versteckt, verarmarbeitet. Aha. Ja, nur wenn Sie sich jetzt die Hoffnung machen, dass wir Sie ausführen, damit Sie uns die Stelle zeigen können, um bei dieser Gelegenheit lange Beine zu machen, ja, dann irren Sie sich, mein Lieber. Sehen Sie, nun sage ich Ihnen was und dann loben Sie mir das auch nicht. Von mir aus, da können Sie ja alleine hinfahren. Wollt ja bloß aufreuen jetzt, das ist alles. Das wäre ja wunderbar. Ja, ist ja auch wohl das Gescheiteste, was Sie tun können, ne? Der Behauptung des Beschuldigten Arnold Waldeners, weiteres Diebesgut vergraben zu haben, wurde nachgegangen, nachdem Waldener als Ort ein kleines Waldstück bei Onkel Toms Hütte angegeben hatte. Dort wurden dann in der Tat weitere große Mengen an gestohlenen Rauschgiften, Morphium, Heroin, andere Opiate und flüssige Opiumkonzentrate in Flaschen vorgefunden. Eine Reihe sehr wertvoller Apothekengeräte, die ebenfalls in der Grube gefunden wurden, war durch die unsachgemäße Lagerung unbrauchbar geworden. Das ist ein Jammer, Waldener. Mit diesem Zeug konnten Sie doch gar nichts anfangen. Ich dachte vielleicht doch. Sie dachten. Sie haben doch schon Geschäfte gemacht mit den Drogen. Nach unserer Erfahrung erzielen Sie beim Verkauf dafür doch den 10-fachen Preis, den Sie ja sowieso nicht zu zahlen brauchten, nicht? Nee. Man kriegt ja nicht so viel. Manchen muss man das Zeug auch billigern lassen, damit er die Schnauze hält, wenn er Hai erwischt wird. Vielleicht können Sie uns Ihre Abnehmer namhaft machen. Ich werde mal jeden. Ach, warum? Bis Sie wieder neue Geschäfte machen können, da vergehen doch sicher ein paar Jahre, ne? Ja, so gesehen, aber... Meine ich doch. Ich kenne die ja so nicht alle bei Namen so richtig. Wie es allenfalls der Spitznamen wie Eddie und Karlemann, Haschpaul und so. Ja, nur solche Namen kennen wir ja auch. Wir haben unsere Kunden ja ganz gut erfasst. Tja, und darum können Sie ruhig auspacken. We'll be right back. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten die 481. Folge der von Werner Brink verfassten Reihe Es geschah in Berlin. Erstsendung im RIAS am 17.04.1971.